Schloss, das stand vor langer Zeit. Ein Richter stolz in schwarzem Kleid. Er saß ganz hoch auf seinem Stuhl, doch hörte nicht, was recht und gut. Er sah nur Gold, er sah nur Macht, hat selten an das Recht gedacht. Die Armen weinten leis im Saal, doch ihm war's gleich ein jedes Mal. Das ist nicht fair. Er sprach sein Urteil hart und schnell, nicht wahr, nicht ehrlich, nicht gerecht. Wer reich war, ging ganz fröhlich heim, wer arm war, blieb allein, allein. Doch eines Tags, so sagt man sich, da kam die Nacht ganz fürchterlich. Der Richter hört ein Klopfen sacht, das Recht selbst hat ihn heimgesucht bei Nacht. Klopf, klopf, wer ist da? Seitdem, so hört man manchmal noch, wenn alles schläft im alten Ort, ein Flüstern durch die Straßen ziehen, man kann den Richter wandern sehen. Er sucht Vergebung, bittet leis, doch lernt man daraus und das heißt, sei ehrlich fair zu jeder Zeit, dann bleibt dein Herz von Schaden. Sind die Sagen klug, ihr Sinn? Sie zeigen uns, wer wir heut sind. Drum merkt euch gut, ihr groß und klein, gerecht, so soll das Leben sein. Und jetzt schlafen wir gut? Oh.